Im Zusammenhang damit, dass am 15. November in der dritten Kommission der 71. UNO-Vollversammlung eine Resolution über die Menschenrechte in Nordkorea verabschiedet wurde, richtete die Koreanische Forschungsgesellschaft für Menschenrechte am 23. November eine offene schriftliche Anfrage an die UNO. Darin wurde hervorgehoben, die USA und ihre Satellitenstaaten, darunter einige EU-Länder und Japan, haben wiederum eine Resolution über die Menschenrechte in Nordkorea fabriziert. Das ist eine unzulässige Verletzung der Souveränität der TVRK und ein schwerer Staatsterror für den Umsturz ihres Systems. Insbesondere haben die USA und ihre Anhänger unter Missbrauch der UNO sogar die höchste Würde der TVRK, die die ganze Armee und das gesamte Volk der TVRK für ihr Leben und Schicksal und ihre Zukunft halten, böswillig verleumdet. Diese extreme Provokation kann der entschiedenen und unbarmherzigen Bestrafung nicht entgehen. Die Koreanische Forschungsgesellschaft für Menschenrechte ist höchst empört über die ungerechte Tat der UNO, die ihre Autorität als eine renommierte internationale Organisation zuwider von dem Anti-TVRK-Kräften missbraucht wird, sich in die inneren Angelegenheiten eines würdevollen, souveränen Staates einmischt und ohne einzigen Besuch im betreffenden Land die eigennützige Resolution verabschiedet hat und stellt ihr folgende offene Fragen. Erstens. Kennt die UNO die blendende Realität der TVRK, wo die einfachen werktätigen Volksmassen als Herren der Gesellschaft die wahren politischen Rechte, Hauptkriterium der Menschenrechte, ausüben? Zweitens, hat die UNO eine Ahnung von den realen Verhältnissen der TVRK, wo trotz der hartnäckigen Sanktionen und Drücke der feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, den Interessen des Volkes der Vorrang eingeräumt und alles für die Verbesserung des Volkslebens eingesetzt wird? Drittens, kennt die UNO die Realität der TVRK, die die wahren Rechte des Menschen wie die Rechte auf Lernen, medizinische Betreuung und Arbeit praktisch garantiert? Viertens, hat die UNO eine Ahnung davon, dass die wagemutige Verleumdung der höchsten Würde der TVRK eine unverzeihliche extreme Provokation gegen die ganze Armee und das gesamte Volk der TVRK ist, die zur unbarmherzigen Rache und Bestrafung führen würde? Zum Schluss betonte die Koreanische Forschungsgesellschaft für Menschenrechte, dass die UNO den Antworten nach den offenen Fragen der TVRK nicht ausweichen soll.